Some days I'm golden, other days I'm bad. All depends on the weather and how many drinks I've had. But I keep on moving, baby, I can't slow down. The last few years it's been a struggle to get along and hang around. Now the city is fast asleep, I'll go up these empty streets all night. I'm getting older, sorry for these shoes. I lean heavy on ambition and I mostly feel abused. But some I'm golden, other days I'm back. It all depends on my wallet and the lucky streak I've had. Now the city is fast asleep, I'll go walk those disco streets all night. Ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Überall dort läuft der Sunday Service. Ja, und gerade eben gab es Josh Rouse zu hören, der Songwriter aus Nebraska. Hatte vor einigen Wochen eine neue Platte veröffentlicht, The Embers of Time betitelt. Wir hörten den Song Some Days I'm Golden All Night. Ja, wie gewohnt gibt es hier ja eigentlich sonst die Konzerttipps. Die sind heute relativ dünn, deshalb erstmal noch etwas Musik. Hier zum Beispiel Bernhard Eder mit seinem Song Turn On. Don't know what's in my head. Das war Bernhard Eder, der kommt aus Österreich, aus Wien, soweit ich mich richtig entsinnen kann. Und auf dem neuesten Album Non-Sleeper klingt er teilweise wie der gute, alte, großartige Elliot Smith, gerade eben hier Turn On zu hören gewesen von Bernhard Eder. Die nächste Band, The Last Things, kommen aus Hamburg, machen eher so klassischen, ja klassisch nicht, aber schon so ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Shake Them Blues heißt das Album, was auch vor einigen Tagen erschien. The Last Things hier zu hören mit What's Going On. What's going on? Tell me. Hey man, are you kidding? You can't. Tja, die Band war doch mal etwas schön psychedelisch unterwegs hier. Sun and the Wolf heißen sie. Kommen eigentlich aus Neuseeland, haben ihre Zelte in Berlin aufgeschlagen und vor einiger Zeit mit Salutations eine Platte veröffentlicht, die ja allen Fans von Spaceman 3 und Artverwandten gefallen dürfte. Ihr Song gerade eben hieß Why Are We Not Fading? Genau, Sun and the Wolf waren das. So, jetzt geht's hier weiter beim Sunny Service mit den Konzerttipps und es geht los mit Other Lives. Die haben gerade mit Rituals eine neue Platte veröffentlicht und spielen am Donnerstag, den 9.7. im Molotow. Hier kommen sie mit Patterns. Tja, schönste Streicher hier ganz zum Schluss bei Other Lives. Die Band hat, wie gesagt, mit Rituals ihr neuestes Album am Start. Pattern war daraus zu hören und das Ganze gibt es live nächsten Donnerstag, den 9.7. im Molotow. Am Freitag sind Mutter aus Berlin zu Gast im Westwerk, die Band um ja, diesen großartigen Songwriter Max Müller, eins von den beiden, immer seit vielen Jahren unterwegs mit guten, tollen, neuen Platten. Die letzte, die aktuelle heißt Text und Musik und hier kommt der Song Früher oder Später. Früher oder später bin ich bereit. Ich stehe auf und ich seh nicht mehr zu. Mit meinen Händen und deinem Verstand fühle ich mich wohl und kenne mich. Au, au, au, au, au. Was spricht schon dagegen zu lassen, was ist? Was spricht schon dagegen, zu ändern, was es war? Die Zeiten sind gut, die schlechten vergehen. Früher oder später hörten wir von Mutter. Die spielen live am Freitag, den 10.7. im Westwerk. Am gleichen Tag im Nachtasyl heißt es Melting Pot. Eine von der aus Südafrika stammenden Sängerin André Kosa moderierte Hamburger Konzertreihe, deren Konzept so einfach wie ungewöhnlich ist. Eine Handvoll Musiker trifft sich auf der Bühne, um reihum zu den Songs der anderen jeweils live zu improvisieren. Dabei sind diesmal bei Melting Pot Dirk Darmstädter und Katrin Wulff mit ihrer Band. Von Dirk Darmstädter habe ich hier einen Song für euch, der da heißt Life is No Movie. Your heart is pounding and your head it is on fire, and your body's on the tarmac waiting for trucks to roll by. There no more bohemians chatting up young girls, leaning on their Cadillacs, whistling the Duke of Earl. When you switch the channels, all you get is sex and rape. Yes, they're disconnecting the telephones, but someone's got it all on tape. The woman on my TV screen, her hair, it is a mess, and she's saying something about border towns, and this is not a test. Send me an angel, means well. I'm stuck in a situation where words, they won't gel. I'm sick of thinking hard and I can hardly stand. And these prescription drugs, they're starting to kick in. She said life, it's no movie, it'll end in tragedy and pain. While I sat there fumbling for my keys and the cocaine, she took me to her castle on the southern tip of Spain. She fed me with gin tonics till I'd forgotten from where I came. No man is an island, but no girl's a willow tree. When springtime it came rolling round, we set our monkeys free. We knocked around Arabia, took a boat to Ecuador. We didn't have much money left, so they made us swim ashore. So send me an angel, starting to kick in. So send me an angel, means well. I'm stuck in a situation, my thoughts, they won't gel. I'm sick of talking loud and I can hardly stand. And these prescription drugs, they're starting to kick in. Send me an angel, send me an angel. Life is no movie. Dirk Darmstädter hörten wir, der spielt zusammen mit der Katrin Wulff und ihrer Band am Freitag, den 10.7. im Nachtasyl im Rahmen der Reihe Melting Pot. Beide Bands sind auf der Bühne, interpretieren sich gegenseitig, improvisieren und so weiter und so fort. Ja, das war's mit dem Konzerttipps hier. 3 Stück habe ich nur diese Woche. Klar, der Sommer zollt dem Konzertleben hier Tribut oder umgekehrt, wie auch immer. Und deshalb hier weiter mit Musik, mit Natas Loves You von ihrem Album The Eighth Continent, der Titelsong. Picking out the fossil in my throat. It's hard to stare into the ocean and to try to stay afloat. Now don't upset yourself due to the changing of my mood. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes I'm on a staircase to the bottom of the bottom of my soul. Although my feet are still connected, they're out of my control. And please refrain yourself from worrying on my behalf. I'm hard to understand. Sometimes I'm hard to understand. Sometimes. Honey, come with me. breadcrumbs of my mind. It's hard to look there for a future when I left it all behind. And please don't condescend and say I heard this one before. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes. And while you're offering a handshake to a goddamn amputee, I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory. And please don't try to cure me with one rectifying glance. I'm hard to understand. Sometimes I'm hard to understand. Sometimes. Honey, come with me. It's just you and me. Better believe it. As simple as can be. I will be the chair that sets you free. Jail That Sets You Free, das war Asaf Avidan, ein Sänger aus Israel, der mit Gold Shadow eine ziemlich kommerzielle, aber auch irgendwie eine ziemlich gute Platte veröffentlicht hat, erschien schon im Januar und sei hier nochmal eben ja, vorgestellt worden. Yellow Bird sind eine Berliner Band, die so ein bisschen ja, Bluegrass, Folk, Country Musik machen, auf ihrem Debütalbum Sing, davon hören wir Shame and Scorn, hier kommen Yellow Bird. Thank you. Sometimes in the morning, it's so hard to choose. It's so hard to choose. It's so hard to choose. Between drinking coffee or tying my shoes. Or tying my shoes. Or tying my shoes. Sometimes in life, you have to choose. You have to choose. You have to choose. Between waking up or hitting the snooze. Or hitting the snooze. Or hitting the snooze. My mama says, life is full of choices. Life is full of choices. And no matter what you do, there's nothing you can lose. There's nothing you can lose. But somehow I always know what to do and what to choose, 'cause there's nothing to lose. But somehow I always know what to do. Choose, 'cause there's nothing to lose. But somehow I always know what to do. Das war Musik aus dem Osten Europas, und zwar in diesem Fall aus, wo kommen sie noch her, aus Lettland, genau. Carnival Youth hörten wir, die haben im Januar mit No Clouds Allowed eine ganz endständige Platte veröffentlicht, na, Februar war es dann doch. Und ja, davon hörten wir gerade den Song Sometimes, auch relativ Tanzflächen, zumindest Indie-Tanzflächen kompatibel, das Ganze. Kevin Barnes macht mit seiner Band of Montreal auch schon seit Jahrzehnten Musik. Aria de Gloom heißt sein aktuelles Album, davon hören wir Apollyon of Blue Room. Drone of her gaze, the anodyne days, the crack bar's relief of Hellenic summer, the Kabbalic kilo. I know that she's only trying to score and not very human anymore. The loom has gone lame, the pattern's insane, the agents have wigged out, the pulse is corrupt, the chota's a blank, no function. Aegean sleep, deprivation experiment, stumbling round Monaster Rocky Square, crawling to her in my undress. My heart is a mess, the ruins depress, the shrill of our withering depths. The din is intense, I sense that she's finally turned the lock, but I just trash name can answer to. Fidelity breeds madness. I trash the heights, the peak. Now I'm there is God is mowing this. There you fucking go. Tja, Hip-Hop aus Schottland hörten wir mit den Young Fathers. Die haben erst im letzten Jahr den renommierten Mercury Prize abgeräumt für damaliges Debütalbum. Jetzt haben sie nach einem Jahr nachgelegt. Im April erschien White Men Are Black Men 2. Nicht ganz so spannend wie das vorherige Werk, aber trotzdem auch eine ziemlich spannende Sache, wie ich finde. Und gerade eben Old Rock'n'Roll zu hören gewesen von den Young Fathers. Drei Herren, die auf der Bühne auch ordentlich was hermachen, sowohl optisch als auch vom Sound. Lord Huron sind so eine Band aus den USA, die so ein bisschen nach, ja, wie soll ich sagen, nach Fleet Foxes Volume 3.0 klingt, zumindest auf ihrem bisherigen Album. Die neue Platte Strange Trails hat sich so ein bisschen, ja, wegentwickelt von diesem folkigen Sound. Hier kommen Lord Huron mit Louisa.